Kapitel 20. Eine neue Generation kommt hervor. Bevor ich jedoch über diese neue Generation spreche, möchte ich meine Lektion über das Fasten noch abschließen. Lass uns die Behauptung aus Matthäus 17,21, diese Art, bezieht sich auf Unglauben und nicht auf Dämonen, aus dem vorhergehenden Kapitel beenden. Ich möchte dir noch einen letzten Beweis liefern. Als die Jünger mit Jesus unterwegs waren, taten sie keine Wunder, sondern beobachteten ihn lediglich. Ich habe nur einen Bericht in Matthäus 10, 5 bis 8 gefunden, wo Jesus sie eigens beauftragt hatte, hinzugehen, um zu predigen und Wunder zu tun. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Die Jünger machten diese Erfahrung, bevor sie mit der Situation des dämonisierten Jungen aus Matthäus 17 konfrontiert wurden. Ich glaube, dass sie die Wunder nicht aus ihrem eigenen Glauben heraustäten, sondern einfach in der delegierten Autorität Christi in dieser Zeit agierten. Als sie dann mit der schwierigen Situation des Jungen konfrontiert waren, waren sie so stolz auf sich selbst und dachten, sie könnten wiederholen, was sie zuvor vollbracht hatten. Jedoch brauchte dieses Wunder ihren eigenen Glauben, und der fehlte. Deswegen hat Jesus sie wegen ihres Unglaubens getadelt. Warum sollten wir noch fasten? Fasten ist auch ein Zeichen unserer Hingabe. Ich faste nicht, um etwas von Gott zu bekommen, sondern um ihm durch mein hingegebenes Leben zu zeigen, dass er allein würdig ist. Als Jesus gefragt wurde, warum seine Jünger nicht fasten, während die Pharisäer und die Jünger des Johannes oft fasteten, war seine Antwort wie immer wunderbar. Diese Geschichte wird uns in Matthäus 9, 14 bis 15 erzählt. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: Können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann werden sie fasten. Das Wort für trauern bedeutet hier, traurig über einen Verlust zu sein, so wie wenn du jemand Geliebten verlierst und seinen Tod beweinst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Herz schreit aus dem tiefsten Inneren: Maranatha, komm lieber Herr Jesus, Jesus geht jetzt nicht physisch unter uns umher. Der Bräutigam ist abwesend. Jesus sagte uns, dass sie fasten würden, wenn er weg wäre, und es würde dies ein Zeichen ihrer Sehnsucht nach seiner Wiederkehr sein. Einer der Gründe für mein Fasten ist, meine tiefe Liebe und Sehnsucht für meinen Bräutigam auszudrücken. Mein Herz hat Heimweh nach dem Himmel. Ich seufze aus meinem Innersten, weil ich mich so danach sehne, mit dem Liebhaber meiner Seele auf ewig vereint zu sein. Wenn ich faste, ist es oft so, dass die Sehnsucht nach ihm größer ist als die Sehnsucht nach Essen. Demütig vor Gott. In Esra 8,21 wird uns gesagt, dass Fasten bedeutet, sich vor Gott zu demütigen. Und ich ließ dort an dem Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigten vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Sich zu demütigen bedeutet, sich zu beugen und zuzugeben, dass wir in Bedrängnis sind. Wir müssen uns ständig daran erinnern, wie dringend wir Gottes überfließende Gnade brauchen. Auch Petrus warnt uns in 1. Petrus 5,5, dass den Hochmütigen widerstanden wird und die Demütigen Gnade erlangen. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Körperliche Disziplin. Fasten ist eine wichtige körperliche Disziplin, und der letzte Grund zum Fasten, den ich dir nahelegen möchte. Fasten züchtigt nicht unsere fleischliche, sündige Natur, sondern unseren Körper. Ich bin ein großer Verfechter strenger körperlicher Disziplin. Ohne sie können wir uns meiner Meinung nach nicht an allem erfreuen, was uns in Christus gehört, und wir werden Einschränkungen haben. Paulus war ein großes Beispiel in diesem Bereich, wie er uns in 1. Korinther 9,27 sagt: Sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Als ich über das vollendete Werk des Kreuzes zu lehren begann, sagten Menschen zu mir: Wir müssen uns nicht disziplinieren, da ja jetzt alles durch Gnade geschieht und uns bereits durch den neuen Bund gegeben wurde. Dem stimme ich überhaupt nicht zu. Wenn Bill Gates dir Vollmacht über alle seine Besitztümer gibt, indem er dir seine Kreditkarte aushändigt, kannst du auf zweierlei Art reagieren: 1. Du kannst spät aufstehen, den ganzen Tag in deinem PY-Jammer umherlaufen, Pornos im Fernsehen anschauen und dazu Popcorn essen. Du wirst niemals genießen, was dir gegeben wurde. 2. Kannst du diszipliniert sein, früh aufstehen, eine Liste von all den Dingen machen, die du dir an diesem Tag durch den Gebrauch der Kreditkarte aneignen wirst, und das Haus verlassen. Jetzt kannst du den Tag damit verbringen, ein neues Haus oder Auto zu kaufen und alles, was du brauchst, um ein großartiges Leben zu führen. Es wurde dir bereits gegeben, aber du musst es dir aneignen. Ich bin lieber die zweite Person. David Yonggi-Cho, der Gründer und Pastor der größten Gemeinde der Welt mit über einer Million Mitgliedern, war für seine rigorose körperliche Disziplin bekannt. Er hat sich geweigert, abends noch Zeit mit Freunden zu verbringen, damit er früh aufstehen und beten konnte. Ich weiß das, denn der Mann, der ihn für den Dienst zurüstete und ordinierte sowie aussandte, eine Gemeinde zu gründen, war auch viele Jahre lang einer meiner geistlichen Mentoren. Er lebte etwa 30 Jahre lang in Korea und war dann jahrelang Teil meiner Gemeinde in Österreich, wo wir auch zusammenarbeiteten. Er hatte großen Einfluss auf mein Leben und ich hörte ihm aufmerksam zu, wenn er mir über das Leben von Yonggi-Cho erzählte. Eine neue Generation steht auf. Tief in mir gibt es eine starke Überzeugung, die sich sowohl auf das Studium der Bibel als auch auf einige prophetische Begegnungen stützt, die ich mit dem Herrn hatte. Ich glaube, dass die Wiederkunft Christi näher ist, als wir denken. Aber bevor das Ende kommt, werden wir die größte Ernte in der Geschichte der Menschheit erleben. Die Generation, die jetzt hervorkommt, geht zügig vor, bleibt auf ihre Aufgabe fokussiert, wandelt im absoluten Gehorsam gegen den Herrn, arbeitet in Verbindung mit den Engeln und wird willig sein, ihr Leben um Christi Willen zu geben. Sie werden ohne Begrenzungen voranschreiten, während sie mit der geistlichen Welt, einschließlich des Himmels, so natürlich interagieren wie mit der sichtbaren Welt. Ich habe diese Generation vor mehr als 30 Jahren ganz deutlich in einer Vision gesehen. Wir müssen uns dessen bewusst sein und uns daran erinnern, dass der Herr uns nicht für egoistische Zwecke lehrt, ohne Begrenzungen zu leben. Wenn du lernst, so zu leben, wie ich es in diesem Buch lehre, wird es eine normale Folgeerscheinung sein, wohlhabend, gesund und als Überwinder zu leben, aber es wird nicht der Endzweck sein. Der größere und wichtigere Grund wird es sein, Teil dieser neuen Generation zu werden, die sich jetzt formt. Mein Herz brennt dafür, an dieser Generation teilzuhaben und ich hoffe, auch deines fühlt gleich. Wenn es auch die Sehnsucht deines Herzens ist, dann ermutige ich dich, das Buch jetzt hinzulegen, dich hinzuknien als Zeichen deiner Demut vor dem Herrn und von Herzen darum zu bitten und ihm zu sagen, dass es dein Verlangen ist, Teil dieser Generation zu sein. Sag ihm, dass du bereit bist, alles dafür zu tun, sogar dein Leben für ihn niederzulegen. Römer 8 ist wohl eines der kraftvollsten Kapitel der Bibel, vollgepackt mit erstaunlichen Offenbarungen und vollkommener Theologie, alles in einem Kapitel. Christen überall auf der Welt haben in Zusagen aus diesem Kapitel großen Trost gefunden, es gibt daher keine Verdammnis, wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber, Vater, der Heilige Geist verwendet sich für uns, alle Dinge dienen zum Besten, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein, wir sind mehr als Überwinder und nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Es gibt da einen Vers, der seit langem meine volle Aufmerksamkeit hat, nämlich Vers 19. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Da gibt es also eine Schöpfung mit einer ernsthaften Erwartung, was so viel heißt wie ein dringendes Erwarten, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Das Wort für Schöpfung ist hier dasselbe Wort, das in Markus 16,15 gebraucht wird, wo Jesus uns aufträgt, der ganzen Schöpfung das Evangelium zu predigen. Wir wissen, dass Schöpfung hier Menschen meint. All die verlorenen Menschen der Welt, zu denen wir berufen sind, das Evangelium zu predigen, warten verzweifelt auf etwas, ohne zu wissen, worauf. Sie warten darauf, dass diese Armee sich erhebt, die Offenbarung der Söhne Gottes. Inzwischen versuchen sie krampfhaft, die Sehnsucht ihres Herzens mit all den sündigen Dingen, die diese Welt anbietet, zufriedenzustellen. Wir müssen begreifen, dass wir einen Wandel vollziehen müssen vom einfachen, evangelisierenden Christsein hin zu offenbar gewordenen Söhnen Gottes, die in der Autorität des Himmels wandeln. Der Apostel Johannes sagt genau das in 1. Johannes 2,6, wo steht: Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wenn wir dazu berufen sind, so wie Jesus zu wandeln, glaubst du nicht, dass wir ein Leben ohne Begrenzungen leben sollten? Jesus war durch nichts auf der Erde begrenzt. Wenn Versorgung nötig war, dankte er einfach seinem Vater, und das Wunder der Vermehrung geschah. Als der Sturm bedrohlich war, hat er einfach Autorität über die Natur ausgeübt. Er heilte die Kranken, trieb Dämonen aus, interagierte mit Engeln und ging auf dem Wasser. Die Armee, die sich jetzt erhebt, wird wandeln wie Jesus wandelte. Wir müssen aufhören, uns in jeder Krise auf das Natürliche für eine Lösung zu verlassen, sondern vielmehr in angewandtem Glauben wandeln. Johannes geht sogar noch weiter in seiner Herausforderung an uns, so wie diese neue Generation zu leben. In 1. Johannes 4,17 steht: Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Hier sagt er uns nicht, dass wir in dieser Welt so sind, wie er war. Wahr ist Vergangenheitsform, aber er stellt das in die Gegenwartsform. Wir verstehen, dass Jesus zur Zeit dieses Schreibens bereits auferstanden war und zur rechten Hand Gottes saß, hoch über jede Autorität, Macht und Gewalt. Johannes sagt hier, dass wir in dieser Welt genauso sind, also jetzt gerade, wie Jesus es jetzt ist, Gegenwart. Es ist Zeit für diese Generation, sich in der Autorität und Macht zu erheben, die ihnen bereits gegeben wurde. Jesus hat seine Autorität an uns weitergegeben. Hätten wir diese Autorität in der Welt genutzt, wäre sie wohl jetzt ein anderer Ort. Diese neue Generation wird in dieser gottgegebenen Autorität wandeln und die größte Ernte aller Zeiten einfahren sowie letztendlich auch die Wiederkehr Christi vorbereiten.